Teil 3. Immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren der Bereich berufliche Bildung. Seit 1985 gibt es in Nordrhein-Westfalen ein Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz. Das gibt jedem Arbeitnehmer einen Anspruch von 5 Tagen Bildungsurlaub pro Jahr. Das Gesetz war aber von Anfang an zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern umstritten. Gehört zum Beispiel der Italienischkurs in der Toskana zur beruflichen Weiterbildung? Wegen der schlechten Arbeitsmarktlage wagen es viele Arbeitnehmer nicht, ihren Bildungsurlaub tatsächlich in Anspruch zu nehmen, um Konflikte mit dem Arbeitgeber zu vermeiden. Noch relativ neu im Angebot sind Qualifizierungskurse für Gruppen, die auf dem Arbeitsmarkt nur schlechte Chancen haben. Das gilt zum Beispiel für Frauen nach der Familienphase oder für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz oder aber Sozialhilfeempfänger ohne Ausbildung. Diese Kurse werden vom Sozialamt, vom Arbeitsamt oder mit EU-Geldern gefördert. So versuchen die Volkshochschulen eben immer auf eine neue Nachfrage zu reagieren.